Naja, also Ark heißt Auferstehung, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht ja passend zu Ostern. Hallo und herzlich willkommen zum 72. Conancast. Heute ein Themenpodcast rund um die Familie Arkay, die wir ein wenig näher beleuchten wollen. Mal gucken, was es dort für Mitglieder gibt in der Familie, was für offene Fragen dort noch herrschen. Und wir wollen auch in Bezug auf das Kapitel 900, das bald erscheint, mal einen kurzen Ausblick geben, was wir von diesem Kapitel erwarten, beziehungsweise von dem ganzen Handlungsstrang um dieses Kapitel 900 herum erwarten. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Cast genauso wie ich, denn ich bin sehr gespannt. Ja, und mit dabei ist auch Ischök. Hallo Ischök. Hallo liebe Hörer. Ich hoffe, ihr habt Spaß an mit dem, was wir euch zu erzählen haben gleich. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Heute mal eine eher ungewohnte Besatzung hier zu dritt. Ohne Marcel, Clemens und Kevin, der ja aus spoilertechnischen Gründen diesmal nicht mit dabei ist. Denn wir werden heute im gesamten Conancast ein wenig spoilern, wie ihr sicherlich schon am Titel erkannt haben dürftet. Die Familie Arkay ist ja im deutschen Manga noch nicht so verbreitet, beziehungsweise wir haben da ja erst zwei aktive oder bekannte Mitglieder präsentiert bekommen. Das ist zum einen natürlich, wie der Nachname schon sagt, ganz klar Shuichi Arkay. Der trat ja das erste Mal, um ein bisschen was zu ihm erzählen, die dürften ihr sicherlich alle kennen, das erste Mal in Band 29, beziehungsweise Episode 249 auf. Das war ja die berühmt-berüchtigte Busentführung, wo dann ja auch Jody, Wermut und viele weitere Charaktere mit dabei waren. Sehr brisant damals, also einer der spannendsten Fälle damals noch, als die Organisation des FBI gerade so im Kommen waren. Dürfen sicherlich viele wissen, der FBI-Agent, der undercover bei der Organisation dabei war. Und später wurde er dann in Band 59 oder Episode 504, also auch schon eine ganze Ewigkeit her, von Kir am Reiher Bergpass getötet. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, das ist ja die große Frage, die schon seit Ewigkeiten umhergeistert, ob Arkay gestorben ist oder nicht. Und ich persönlich bin immer noch, wie damals schon, der Meinung, dass er nicht gestorben ist, sondern dass er halt immer noch lebt und dass er als der Charakter Subaru Oki ja jetzt in zweiter Identität unterwegs ist. Als mein Lieblingscharakter. Also ich kann mich da auch irgendwie anschließen. Für mich gab es nie Beweis, dass er wirklich tot war. Naja, offizielle Beweise gibt's ja schon. Also er gilt ja als tot, aber es gibt natürlich viele Gründe, warum er eigentlich nicht tot sein könnte oder darf oder ist, je nachdem. Ich kann mich euch auch nur anschließen, also, dass er tot ist, glaubt mittlerweile eigentlich, würde ich sagen, kein Mensch mehr. Vor allem nach dem Mystery Train Fall, der auch schon in Deutschland herauskam, dürften jetzt eigentlich alle wissen, dass es sich bei ihm um Subaru Okia handelt und dass Arkay nicht wirklich tot ist. Sollte er wirklich tot sein, wäre es eine riesen Überraschung und ich denke, da würde Aoyama jeden jetzt mit verwirren. Vor allen Dingen auch, weil er sich dann rausstellen würde, dass Subaru Okia ein ganz eigener Charakter ist. Ja, das wäre dann die nächste Frage, wer denn Subaru Okia ist. Nun gut, bei der Familie Arkay, wie gesagt, Shuichi Arkay war lange das einzige Mitglied aus der Familie. Man dachte eigentlich gar nicht, dass er eine Familie hat oder haben könnte. Dann aber kam Masumi Sera hinzu, von der viele damals auch schon dachten, dass sie mit Shuichi Arkay in Verbindung stehen könnte, aufgrund der Augenringe, die ja bei Shuichi Arkay schon sehr ein hervortretendes Merkmal sind. Und bei Sera waren die eben auch vorhanden. Demnach hatten dann viele nach ihrem Debüt in Band 73, beziehungsweise Episode 646 gedacht, dass es da eine Verbindung geben könnte und haben dann auch, wie man im Mystery Train Fall erfahren konnte, Recht behalten. Also Shuichi Arkay und Masumi Sera sind Geschwister. Noch ein bisschen was zu Sera. Sie ist Detektivin, geht in Shinichis, Rans und Sonokos Klasse. Direkt nach dem ersten Fall hat sie sich dann dazugesellt. Gibt noch viele Unklarheiten über ihre Person und ihre Identität, ihre wahren Absichten. Da haben wir nämlich viele, viele offene Fragen, die wir nachher noch genauer besprechen wollen. Und durch Sarah haben wir auch erstmals Informationen über Akais und Sarahs Eltern bekommen, von denen vorher auch überhaupt gar nichts zu hören war. Aber die sind auch noch relativ spärlich, also gibt nicht viele Informationen über die gesamte Familie, sondern vielmehr über die Geschwister dort, also Sarah und Akai. Und später kam dann auch noch ein weiteres Mitglied dazu, ein drittes Geschwisterchen sozusagen, einen mittleren Bruder, wie er so genannt wird. Also Sarah ist ja die jüngste von den dreien, Akai der älteste, und dann gibt's eben noch einen mittleren Bruder, der dann irgendwann hinzukam, beziehungsweise erst noch gar nicht aufgetreten im Manga, sondern wurde bisher nur von Sarah kontaktiert per Mail, was ja in Japan so gängig ist als Kontaktmedium. Ja, der mittlere Bruder soll Konnen kennen, beziehungsweise hat das selber gesagt. Und seine Hand war einmal zu sehen, daher ist anzunehmen, dass er eine helle Hautfarbe hat. Ob das denn jetzt auch so stimmt oder ob er irgendwie seine Hand angemalt hat, kann natürlich auch sein. Weiß kein Mensch. Ja, das ist ja sehr aktuell, dass der mittlere Bruder aufgetreten ist. Dann gab es noch eine weitere Person, die erst vor kurzem aufgetaucht ist und die eventuell auch mit der Familie Akai in Verbindung stehen könnte. Das ist ein Mädchen, das das erste Mal in Kapitel 877 auftrat. Und da ist noch unklar, ob sie wirklich zur Familie gehört. Sie wird als Mittelschülerin eingestuft, also so, wie alt ist man als Mittelschülerin? 15 Jahre? Wahrscheinlich, ja, ne, so 14, 15? 12 bis 15 vielleicht. Ja, okay, oder dann 16, ja, ja, also 12, 14, keine Ahnung. Wirkt für mich aber für dieses Alter schon ziemlich aufgeweckt. Naja, bei Detective Conan sind ja auch die Erstklässler, beziehungsweise die Detective Boys ja schon recht aufgeweckt, was das angeht, finde ich persönlich. Und ja, das Mädchen hat auch noch, ist noch unklar, was mit ihr los ist, wer sie eigentlich ist. Sie ist zwar schon aufgetreten, hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Ai und vielen anderen Charakteren, aber so genaueres weiß man da noch nicht. Und Sarah hat ein Bild auf dem Handy von ihr und dem Mädchen, also als Hintergrundbild. Wenn ihr nicht wisst oder nicht mehr in Erinnerung habt, wer dieses Mädchen sein könnte, da habt ihr vielleicht noch einen Bezugspunkt, woher ihr sie kennen könntet, als Conan damals das Handy gefunden hat und sehr überrascht war, wer denn jetzt dieses Mädchen ist. Und das Mädchen hat sich dann ja auch, oder hat zu Sarah gesagt, dass wenn Conan Sarah fragen sollte, wer sie sei, dass sie dann antworten solle, dass das Mädchen, wie war das? Ihre Schwester aus fremdem Territorium ist. Ah ja, genau, mit dem Territorium dann wieder. Naja, also scheint irgendwie eine Schwester aus dem Territorium, also Schwester ist ja schon ziemlich eindeutig, aber Sarah hatte ja vorher ganz häufig angedeutet, dass sie nur zwei Brüder hat, nämlich eben Akai und diesen mittleren Bruder der Familie Akai. Von daher ist jetzt hier die große Frage, wer denn dieses Mädchen jetzt ist, was sie für Absichten hat. Ist es nicht so, dass das Mädchen sagt, außerhalb dieses Territoriums bin ich seine Schwester? Also, dass es nicht darum geht, dass sie aus einem anderen Territorium ist, sondern dass sie außerhalb des Territoriums als Schwester, als Schwester genannt werden soll eigentlich. Eine Halbschwester oder wie? Nee, also dass man, dass solange niemand in diesem Territorium drin ist, dass das offizielle Argument ist, dass sie die Schwester ist. Aha, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was meinst du damit? Also ich denke mal, mit Territorium meinen sie eingeweihte Kreise. Und solange halt Conan nicht eingeweiht werden soll, soll er auch die Info nur bekommen, dass dieses Mädchen die Schwester ist als jemand anderes, gehe ich mal davon aus. Ja, das Mädchen wollte ja Conan nicht einweihen, hat ja auch die Wanze oder das Abhörgerät da ja zerstört. So war das ja. Genau. Und Sarah hat ja auch mehrfach betont, dass sie Conan noch nicht sagen kann, was denn jetzt die Absichten sind. Naja, okay. Und kann so sein, ja. Und klar ist ja, wurde ja auch immer noch diskutiert, ob es sich bei dem Charakter wirklich um ein Mädchen oder handelt oder ob es nicht vielleicht doch ein Junge ist. Wobei ich persönlich sie auch eher als Mädchen einstufen würde, allein auch schon von der Bemerkung her, sie sei ihre Schwester. Na, ich dachte auch auf den ersten Blick ganz klar, dass es ein Mädchen ist oder eine weibliche Person. würde jetzt nicht, oder ich denke, da hat eigentlich, haben relativ wenige den Gedanken gehabt, dass es sich bei ihr um einen, oder bei ihr oder ihm, je nachdem, um einen Jungen handeln könnte. War ja bei Sera zum Beispiel ja schon ganz anders. Als sie aufgetreten ist, hatte ich persönlich, oder ganz viele Charaktere, haben ja auch den Gedanken im Hinterkopf, dass es sich bei Sera um einen Jungen handelt. Ich finde auch allein auch schon, weil sie ja im ersten Auftritt sich ja auch so an ran gemacht hat, dass sie gesagt hat, ja, du bist ja übrigens mein Typ. Also ist die Frage, ob das als Scherz gemeint war oder ob sie vielleicht doch ein Junge ist oder ob sie vielleicht Interesse an Mädchen hat, als Mädchen selbst. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob solche Themen in Japan oder vor allem in Manga auch thematisiert werden, vor allem in Detective Conan, ob sowas da vorkommen kann. Ich meine, ist ja eigentlich natürlich, aber man weiß es halt. Also es gab ja auch schon mal diese Szene, das war noch mit Eske, als die in dieser Karaoke-Bar waren. Da haben sich doch auch zwei Männer. Personen geküsst und Eske meinte, ja, das sind zwei Männer, aber das eine war eine Frau, die ein bisschen männlicher aussah. Ein bisschen ist gut. Naja, ja. Aber selbst Conan dachte bei dem ersten Treffen ja auch, dass Sera ein Junge sein könnte. Ja. Also da hatte selbst Conan die, was heißt selbst Conan, so als Gott, naja, Conan hatte auch die Idee, dass Sera ein Junge sein könnte. Und wer hatte das noch? Ich denke, Ran hatte das ja damals ja auch gedacht, Sonoko höchstwahrscheinlich auch, Kamel dachte das. Ich glaube, man sollte vielleicht die Frage stellen, wer hatte nicht gedacht, dass das ein Junge ist? Ja, da fällt mir jetzt persönlich nur eine Person ein. Ich glaube, wir denken an die gleiche, nämlich James Richtig. Black, ja. Der da direkt wusste. Oder er hat doch gesagt, oder wie war das? Er hat gesagt, dass es ein Junge ist. Und Sera, Jody war dann doch verwundert, warum James Black sagte, dass das ein Junge, dass sie ein Junge sei. Nee, Mädchen. Mädchen, ja. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Also, Jody ging doch damals mit dem Foto, oder war das Kamel? Kamel war das, ne? Ach, das ist alles schon lange her. Ja. Kamel ging mit dem Foto von Sera zu Jody und James Black. Ja, hat das Foto gezeigt und ich glaube, Jody sagte gleich, ich habe diesen Jungen noch nie gesehen und Oder hat sie das überhaupt gesagt? Ich glaube, James Black hat dann gesagt, was er mit diesem Mädchen sei und Jody war dann in Gedanken ganz verwundert, warum James denn wusste, dass es sich hierbei um ein Mädchen handelt, obwohl jeder eigentlich in erster Linie dachte, dass es sich bei Sera um einen Jungen handelt. Dann sagte James Black, dass die Erfahrung ihn das vermuten ließ, glaube ich. Ja. Ah, das weiß ich gar nicht mehr, ja. Ja, das sagte er. Da hätten wir es Clemens hier gebraucht. Ja. Ich denke mal, ja, er hat das einfach. Ich denke mal auch wirklich, dass er Sera von irgendwoher kennt. Weil er ja auch mit Akai viel zu tun hat, denke ich mal. Dass die. Naja, woher könnte James Black das gewusst haben? Ich denke mal, Shuji Akai und James Black. Ich erinnere mich damals an den Fall, wo James das erste Mal aufgetreten ist in Panda-Fall, P&A. Ja. Damals hat ja auch Akai James abgeholt mit dem Auto, mit dem Chevrolet, das waren noch Zeiten, ja. Und also für mich wirkt es so, als hätten sie eine sehr enge Beziehung und vielleicht könnte Akai damals auch schon ein paar Worte über die Familie verloren haben, über Sera gesprochen haben und erwähnt haben, dass er, oder vielleicht nicht über Sera gesprochen haben, sondern einfach erwähnt haben, dass er eine Schwester hat, dass die so und so aussieht oder eventuell auch schon vorgestellt, aber nicht weiter dort mit einbezogen werden soll, weswegen James sich dann auch so zurückhält und nichts Genaueres dazu sagt. Denn ich schätze mal, wenn James gewusst hätte, dass Sera jetzt hier auf den Plan tritt und er weiß, dass Akai und Sera Geschwister sind, dann hätte er auch wahrscheinlich Jody und Kamel direkt eingeweiht und Sera mit in die FBI-Sache mit involviert. Meine Vermutung. Und ja, die Frage ist auch immer noch, was, wie gesagt, was schon du schon gesagt hattest, welche Beweggründe halt Sera überhaupt hat. Sie sagte zwar, sie kam nach Japan, um den Tod ihres Bruders zu untersuchen, aber ob das jetzt hundertprozentig so stimmt und so. Weiß man auch. Ja, das also ich würde sagen, anhand des Mystery Train Falls würde ich schon sagen, dass das auch einer der Gründe war, als sie dann Wermut in Verkleidung dann angetroffen hat. Sie hatte damals auch den Hut aufgehabt, den sie ja so sehr schätzt. Es war wahrscheinlich ein Hut von Akai oder vom mittleren Bruder, oder wie war das? Selbst da gab es ja diese große Frage um diesen Hut, die sich ja für mich bis jetzt noch nicht geklärt hat. Sie sagte ja, dass sie den von ihrem Bruder bekommen hat und den jetzt als Erinnerung an ihn trägt. Hatte Akai so viel Hüte auf? Naja, also Akai selbst hatte ja eigentlich immer diese Strickmütze auf. Ich glaube, den ja, Hut genau. Als Akai hatte eigentlich Bourbon bzw. Wermut als Narben-Akai. Ah, stimmt. Ja. Weil ich habe Shuichi persönlich nie selbst mit einem Hut gesehen. Ich auch nicht. So ein, im Mr. Ja? Train-Fall, als dann Akai sich vor Bourbon gezeigt hat. Ja. Ja, super. Ja, also das ist ja nicht Akai. Subaru trat ja mit der Mütze auf. Ach so, ach ja, ja. Ja, okay. Aber das kann auch sein, dass er das halt gemacht hat, weil er ja wirklich genauso aussah wie Narben-Akai. Das als Verwirrung oder so. Vielleicht hat der Akai früher immer Hüte getragen, wir wissen nichts davon. Oder sie trägt diesen Hut eben an als Andenken, oder was heißt Andenken, als Erinnerung an ihren zweiten Bruder, über den ja noch nichts bekannt ist. Das wäre ja auch eine mögliche Option. Ja. Naja. Auf jeden Fall ist er ihr sehr wichtig. Ja, und was denn jetzt genau damit ist, also das ist ja selbst so eine eigentlich banale Sache, über die man eigentlich nicht weiter nachdenken bräuchte, aber anscheinend scheint Aoyama da ja wirklich Wert drauf zu legen. Nach dem Mystery Train Fall war es doch, glaube ich, am Ende so, dass Ran und Sonoko oder wer auch immer Sera den Hut wiedergegeben hat und Sera dann ganz erstaunt war. Und dann hat sie ja noch irgendwie beim nächsten Fall, dem Kaito-Kid-Fall, hat sie auch noch irgendwas dazu gesagt, dass ihr der Hut so wichtig sei und der auf keinen Fall, dass sie den auf keinen Fall verlieren darf. Hm. So kam mir das auf jeden Fall vor. Ja, man, vielleicht war es auch so, dass Akai ihr den Hut gegeben hat und vielleicht hat er ihr ja auch irgendwie was gesagt, so ja, ich bin jetzt eine Zeit lang wenn Sera wirklich mit ihm in den USA gelebt hat, dass Akai ihr den Hut gegeben hat und gesagt hat, ich bin jetzt für eine Zeit lang beruflich in Japan und wenn ich wiederkomme, dann gibst du mir den Hut wieder, sowas. Dass sie ihn deshalb so hüte. So wie bei One Piece, ja. Du kriegst hier meinen Strohhut und irgendwann kriege ich den wieder, wenn wir uns wiedersehen. Ja, deswegen sucht sie wahrscheinlich auch Akai. Naja, okay. Und weißt du, vielleicht hat sie ja, vielleicht die Mangaka kennen sich ja auch untereinander, also vielleicht nicht persönlich, aber deren Werke kennen sie bestimmt. Du willst meinen Hut? Den kannst du haben. Such ihn doch. Ach so, ja, ganz großes Mysterium ist ja auch noch das Video oder das Bild von Ai Haibara, das damals ja auf Seras Rechner war. Da kann ich mir auch wirklich noch keinen Reim drauf bilden. Also Sera war ja am Anfang sehr interessiert an Ai und an Conan. Beziehungsweise ist ja noch unklar, ob Sera jetzt weiß, dass Conan Shinichi ist. Das ist aber noch ein anderes Thema mit dem Video von Ai, das irgendwie total aus dem Kontext gerissen und wurde auch nie wieder erwähnt oder irgendwie angerissen. Einfach nur dieses Video oder ein Bild und dann hat sie das irgendwie gelöscht, weil Erinnerungen ja leicht zu löschen sind. Ja, oder nicht leicht. Zumindest Videos Daten sind leicht zu löschen. Ja, Daten halt. Ja, aber Erinnerungen nicht, so war das, ja, oder? Das hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Das ist halt das, was mich gewurmt hat, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder will sie Ai tot sehen und sagte dann halt aus dem Kontext diesen Spruch, wenn es so einfach wäre, wie war das nochmal? Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Zumindest Videos sind einfach zu löschen, zu killen oder so. Ja. Aber entweder meint sie, dass man nur die Videos löschen kann, entfernen kann, aber nicht die restlichen Spuren. Oder sie meint, dass man halt die Videos über Ai löschen kann, aber sie nicht zur Strecke bringen kann. So leicht. Ja. Ich frage mich ja auch immer noch, wie gesagt, warum, wie Sera das überhaupt gesehen hat, weil das Video, das war ja von Ai, das war ja wirklich nur eine Spiegelung im Glas des Professors, was man nur gesehen hat, wenn man das Video stark vergrößert hat. Naja, sie ist Oberschülerdetektivin, Betonung auf Detektivin, da findet man alles raus. Sie hat einen 4K-Fernseher und einen 52 Zoll TV. Naja, schon 8K, 10K, keine Ahnung. Naja, also dieses Video, ich weiß echt nicht, was es damit auf sich haben soll. Also damals hätte ich Sera ja noch böse Absichten unterstellen können, damals als sie erst 3 Fälle dabei war. Aber mittlerweile kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass Sera böse Absichten hat. Also oder? In diese Richtung würde ich es eigentlich gar nicht mehr, denken. Ich bin zwiegespalten. Zumal. Es kann sein, aber das ist für mich, wäre es sehr unwahrscheinlich und da müsste Aoyama wirklich gute Gründe auch für abliefern. Also sie wirkt immer so fröhlich und ist bei jedem Fall mit dabei, freut sich immer. Trotz allem hat sie mal den Satz gesagt, ich bin eben doch eine schlechte Person. Genau, das wollte ich auch gerade einwerfen. Ja, okay, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber wieso ist sie eine schlechte Person? Was? Ja, das weiß man weil, ja nicht. Weil sie Videos von Ei löscht oder nee, warum? Das war in einem anderen Fall gewesen. Ja, das weiß ich, aber war das nicht Ende, wo Conan irgendwie wieder zu ran, irgendwie sich da gerade irgendwie so. Das war der Fall mit Subaru Okia war das, wo sie, glaube ich, den Fall mit Yusaku Kudo damals noch aufgedröselt hatten, da als wieder dieser Fall war mit den, wo diese Münzen da im Blut lagen und dann dadurch und dann dieses Ende, Kanji kam. Ja, so auf mich wirkte das irgendwie so, halt weil ja Ran und Conan sehr familiär miteinander umgehen, dass Sera das, sie denkt das ja, dass sie das eventuell auf ihre eigene Familie vielleicht bezieht, vielleicht, dass sie denkt, dass Akai ist ja gestorben, dass sie vielleicht denkt, dass sie irgendwie was mit seinem Tod zu tun hat, dass sie vielleicht schuld daran sei, warum auch immer, und dass sie deshalb denkt, sie sei eine schlechte Person, weil sie indirekt mit am Schuldtod, mit Schuld am Tod ihres Bruders ist. Na, vielleicht ist sie sich auch nur eine schlechte Person, weil sie noch nicht offenlegen kann, was ihre eigentlichen Absichten sind und fühlt sich deswegen ein bisschen schlecht, also persönlich. Das kann dass auch sie, sein. Noch so, also es gibt viele Möglichkeiten, warum sie eine schlechte Person ist. Hat Aoyama wieder mal was komplett offen gelassen. Man kann in alle möglichen Richtungen denken. Das eigentlich gibt's eigentlich keine Tabus. Also schlechte Person. Also Möglichkeit wäre auch noch, dass sie zur Organisation gehört oder irgendwie allgemein schlechte Absichten verfolgt, was ich mir wie gesagt nicht vorstellen kann. Aber anhand dieser Aussage könnte man es vermuten. Wobei das wie gesagt für mich klingt das sehr unwahrscheinlich, dass sie da irgendwie noch mit drin ist. Zumal Wermut das ja auch gewusst haben müsste, wenn sie bei der Organisation wäre. Und demnach hätte sie Sera wahrscheinlich nicht ausgenockt, sondern eher mit in den Plan involviert. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie da... Oder sie, genau das ist eben der Plan, dass Sera für die Organisation arbeitet, sich aber halt bei den anderen als gut Freund darstellen soll und dass das so einfach am glaubhaftesten rüberkommt. Also vor allem Respekt an Sera als Detektiv, aber für mich wirkt sie doch nicht so helle wie Akai oder Okia oder Heiji Shinichi. Also sie wirkt für mich immer noch so eine Stufe drunter. Ist sie ja auch, weil sie in den ersten Auftritten ja auch Fehler in ihren Aufklärungen gemacht hatte. Sie hat häufig Fehler gemacht, auch manchmal absichtlich. Also da kann ich ihr natürlich nichts vorwerfen, wo man dann auch sieht und weiß, dass sie absichtlich Fehler gemacht hat, um Conan bzw. Shinichi aus der Reserve zu locken. Aber manchmal hat sie schon Fehler gemacht, die man so eigentlich nicht machen dürfte, um sich dann mit Okia, Shinichi, Heiji und sonst wem zu messen. Also da, vielleicht ist aber auch eine andere Möglichkeit, sieht sie sich als schlechte Person in Hinsicht auf eine zweite Organisation oder irgendwas in der Art als ich meine, wir haben das FBI, CIA, vielleicht gibt es neben der Organisation noch eine zweite Organisation. Die von Kaito Kid. Kaito Kid jagt. Ja. Naja, das wäre schon wahnwitzig von Aoyama, das dann noch mit einzubauen. Hat er ja auch selber gesagt, dass er das trennen will. Aber da gibt es ja halt jetzt auch allein durch die Verbindung im Mystery Train, dass einige ja immer noch der Meinung sind, dass Aoyama das doch miteinander irgendwie verbindet und beide Organisationen zusammenbringt. Aber ich hatte mal eine relativ gute Theorie gelesen, ich meine, das war bei uns im Forum. Wo sonst? Genau. Dass es innerhalb der Organisation verschiedene Glaubensrichtungen gibt, so war, glaube ich, der Inhalt grob gefasst. Also, dass sich Gin und Wodka ganz anders, ist ja auch so, dass sie sich ganz anders verhalten als Wermut und Bourbon und Wermut und Bourbon praktisch viel mehr daran interessiert sind, die Organisation eigentlich niederzuringen, dass sie sozusagen eine Opposition innerhalb der Organisation sind, also eine, ich weiß nicht, wie ich das jetzt darstellen soll, also dass sie praktisch der Gegenspieler im Gegenspieler sind. Also eine Art Verräter oder so. Ja, sozusagen. Bei Wermut sieht man das ja schon relativ offensichtlich. bei Amuro oder Bourbon kann ich mir das auch noch nicht so ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich weiß auch allgemein noch nicht so richtig, was ich von Bourbon jetzt halten soll. Der wirkt auch manchmal auf mich ein bisschen zwiegespalten. Auf jeden Fall naja. Sehr mysteriös. Aber könnte auch sein, dass Hera da irgendwie mit reingehört. Ich weiß es nicht. Oder dass sie, also dann dürfte sie aber auch nicht mit Wermut zusammenarbeiten. Es sei denn, Wermut und Hera haben das vorher so abgesprochen, dass Hera sagt, ja, Bruder Akai. Und dann knockt sie Hera aus. Das wäre für mich schon ein bisschen krank. Glaubt ihr denn, dass Hera weiß, wer Conan wirklich ist? Dass sie über Shinichi Bescheid weiß? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich kann mir vorstellen, eventuell, weil sie ja als Ran, das war glaube ich auch in dem Yusaku Kudos ungelöster Fall, als Ran Hera von Shinichi erzählt, dass Shinichi ein Holmes-Freak ist. Und da denkt sie ja in Gedanken, dreht sie sich weg und denkt, ja, das weiß ich doch schon längst. Ach so, das weiß ich gar nicht mehr ich so genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da gerade ein Bild von Conan in Gedanken bei ihr ein. Ach, sie hat, glaube ich, sie hat immer schon so ein bisschen auf Conan geschielt, ne? Also, sie hat auf Conan geschielt, hat gesagt, ja, das weiß ich schon. Und ich glaube, dann hat man als Gedankenbild Shinichi gesehen. Ja, dann wäre es ja schon relativ offensichtlich, würde ich mal sagen. Es war aber auch schon am Anfang ja, hat sie ja schon diverse Andeutungen gemacht. Sie ist ja aufgetreten in dem Bus. Als erstes übrigens auch eine interessante Parallele zu Akai. Akai war ja auch das erste Mal in der Busentführung dabei. Und Hera taucht auch plötzlich in einem Bus auf. Hatte Aoyama wahrscheinlich absichtlich so gemacht. Könnte ich ihm auf jeden Fall gut zutrauen. Und da wusste sie ja gleich, wer ran ist. Dass sie an den Haido-Karate-Meisterschaften teilnahm. Und von Conan wusste sie auch, wer er ist und hat ihn gleich mit Namen angesprochen. Also wenn man neu dazu stößt, kann ich mir eigentlich nicht, würde ich niemanden direkt mit dem Namen ansprechen, sondern erst nach dem Namen fragen. Vor allen Dingen auch die Sache bei dem Rollstuhlfall, ich weiß gar nicht, ob das der erste war, wo halt Shinichi halt dann sie anruft. Das war der erste, genau, ja. Da sagt ja Shinichi dann, ja, stell den Rollstuhl mal da und dahin oder bau das so und so auf. Und dann macht Hera das und dann fragt sie ja, stehe ich hier hinten denn richtig, Shinichi? Und daraufhin sagt ja er dann, woher soll ich das wissen? Ich telefoniere ja nur, ich sehe es ja nicht. Und ich denke mal da, wenn er da anders reagiert hätte, dass sie dann ihre Bestätigung gehabt hätte, dass sie die Frage vielleicht gezielt gestellt hat, um halt ja, die Sicherheit da zu kriegen. Conan macht ja manchmal schon einige Fehler, auch vor allem in den aktuellen Kapiteln, unterlaufen ihm ja einige Fehler, damals nicht, aber ich denke auch, dass Hera damals schon wissen dürfte, was es mit Conan auf sich hat oder irgendeine Vermutung haben, denn ich meine, wenn du da so einen Fall auflöst und du kriegst einfach nur, ich glaube, das Einzige, was die ja nicht gemacht hat, war da so eine Dose hinzulegen. Ich meine, mein Gott, dass der Rollstuhl dann da dass die Person dann da mit durch den Rollstuhl aus dem Fenster fällt, das ist ja wirklich eine Kleinigkeit. Und dann da extra noch Shinichi anzurufen, ist für meinen Geschmack recht leichtfertig von Conan. Aber muss er ja persönlich wissen. Und auch beim nächsten Fall mit dem Tiernamen da, mit der Geiselnahme in der Detektei, wo der Bombenleger da war, mit dem Gürtel um seinen Bauch, war ja Shinichi auch wieder dabei übers Telefon. Das war auch recht offensichtlich, also zwei Fälle hintereinander. Da war ja aber Conan selber ja nicht dabei gewesen beim Bombenfall in der Detektei. Nee, da nicht, aber es war ja Conans Handy, oder nicht, mit dem da telefoniert wurde und dann war auf einmal Shinichi dabei? Oder bringe ich was durcheinander? Ja. Es ist, also, ich finde, Conan geht da ein bisschen unvorsichtig vor. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr unvorsichtig vor. Er meint ja auch, er meint zwar, Hera von irgendwoher zu kennen und glaubt auch, dass sie gute Absichten hat. So war das, glaube ich, oder? Hat er irgendwo mal gesagt? Oder bilde ich mir das gerade ein? Das hat er über Okia gesagt, aber über Hera weiß ich es jetzt nicht. Ach, über Okia, ja. Okia sagt er, jemand, der Sherlock Holmes mag, kann kein schlechter Mensch sein. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr leichtsinnig. Da muss er wahrscheinlich auch wieder was sich bei gedacht haben, hat er sich ja auch. Ja, höchstwahrscheinlich, also, wenn man allen Theorien glauben mag. großes Mysterium ist ja noch bei Seras ersten Auftritt, war ja auf dem Titelbild Conan zu sehen, hatte eine Hose an und auf der Hosentasche hinten war ja die Flagge von Großbritannien drauf. Das ist ja auch bisher noch irgend so ein kleines Detail, das man aber nicht aus den Augen verlieren darf, ist meine Meinung. Denn ich denke mal, Sera könnte gut eine Verbindung zu Großbritannien haben. Eventuell auch daher Bekanntschaft mit James Black haben, der ja auch, ich weiß gar nicht, in Großbritannien geboren wurde. Nee. Clemens würde das genau wissen. Ist er in Chicago geboren? Ich glaube, er ist irgendwo geboren und dann woanders aufgewachsen. Ich weiß nur nicht mehr, ob er in Chicago jetzt geboren ist oder ob er da aufgewachsen ist. Aber das andere war dann in Großbritannien, ja, ja. Ne? Also ich, deswegen kam ja auch diese Referenz mit dem Panda, ja, also P&A. Genau, das war doch, glaube ich, alles. Also ich glaube, dann ist er in Chicago geboren und dann in Großbritannien aufgewachsen. Weil die Autos dort ja so aussehen, so war das doch, oder? Weil er auch so eine andere, weil er eine britische, englische Aussprache hat und keine amerikanische. Ach ja, deswegen war er nicht dieser Zirkusdirektor, mit dem er verwechselt wurde. Naja, also Sera mit der Großbritannien-Flagge könnte auch eine Verbindung nach Großbritannien haben. Vielleicht auch mit den Eltern von Akai und Sera und dem Bruder. Ja, und daher könnte ja James sie, wie gesagt, auch kennen und deshalb wissen, dass sie ein Mädchen ist. Ja, also irgendwoher scheint er das zu wissen und er scheint noch viel mehr zu wissen, so wie es mir scheint. Ja, hoffen wir mal, dass der Schein nicht trügt. Ja, interessante Anlehnung, ja. Und dann haben wir noch die Szene, wo Sera und Okia sich das erste Mal begegnen, beziehungsweise Okia hat ja damals schon hinter den Gardinen hervorgelugt, als Sera auf der Straße mit den Detective Boys spricht, hat er damals schon Auge auf Sera geworfen und später haben sie sich dann ja das erste Mal im Bad von Shinichis Haus getroffen, wo Okia eben Zähne putzt und Sera platzt dann dort rein und hat dann auf einmal ganz große Augen. Als sie Okia dort antrifft, hat er vorher schon häufig angemerkt, dass sie unbedingt Okia mal treffen will und auch Amuro. Und jetzt ist sie da so verwundert, als sie vor Okia steht. Denn wenn Okia wirklich Akai ist, sind es Geschwister. Ich weiß aber nicht, was sie da vermutet hat, als sie da reingegangen ist ins Bad. Was wollte sie sehen? Was wollte sie erwarten? Ein Körpermerkmal. Den Stimmverzerrer von Okia. Nee, nicht mal das. Vielleicht was wie, wir wissen ja nicht, wie Akai aussieht, wenn er halt obenrum nichts anhat. Es kann sein, dass er ein Muttermal hat, was ihn verraten würde. Ja, aber Sera weiß das, ja. Geschwister unter sich. Ja, warum nicht? Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass Sera halt erwartet hat, die Narbe halt zu sehen, weil ich denke mal, sie hat ja bestimmt davon gehört, dass Akai in ihrem Auto verbrannt ist oder so. Und dass sie dann vielleicht denkt, ja, Akai wohnt jetzt bei Shinichi und dann sieht sie halt diesen Mann und weil der halt keine Brandnarbe hat, denkt sie, oh, dann ist das halt nicht mein Bruder. Es ist schon erstaunlich, wie viel man hier diskutieren kann, oder? Ja. Wie viel noch offen ist bei Sera. Also, und auch bei Okia natürlich noch. Das mit dem Kamm wurde ja bisher auch nicht so wirklich aufgedeckt, was es denn damit auf sich hat. Ja, mit dem offenen Halsbereich, da kann man sich aber einigermaßen vorstellen, was denn damit auf sich hat, denn er hat er wahrscheinlich ja den Stimmverzerrer immer drunter gehabt und deswegen so einen hohen Hals gehabt. Und jetzt hat er damals ja die Zahnbürste im Mund, um nicht sprechen zu müssen. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Was mir gerade so einfällt, was Sera erwartet haben könnte, ist eben den Wangenknochen zu sehen, der bei Akai ja auch so ein Merkmal ist, das Akai zu Akai macht. Also diese Wangenknochen und die Augenringe. Ich glaube, Okia hatte die Augen natürlich wieder zu, demnach konnte man da nicht so viel sehen, aber mit dem Wangenknochen, die hat er ja durch die Haare bedeckt. Yukiko hat das Übrige getan wahrscheinlich. Ja, aber auch sehr kurzfristig wahrscheinlich mit dem Kamm dann. Ja, also viel Spekulation. Vielleicht ist Akai ja sein Stimmverzerrer. das wäre komisch, hat Agatha gebaut, er hat ja auch schon einen Stift gebaut. Und das Lunchbox-Faxgerät, nicht zu vergessen. Mit echtem Essen. Einmaliger Einsatz, ja. Ja, eine weitere Frage, die auch noch im Raum steht, also Fragen über Fragen hierbei, vor allem bei Masumi Sera, bei Akai ergeben sich ja gar nicht so viele Fragen, oder? Nee, also, bis auf die Frage, ob er jetzt tot ist oder nicht, das ist ja eigentlich die allergrößte Frage von allen, aber sonst ist eigentlich bei Akai alles geklärt. Also es wäre eine, wenn er jetzt wirklich tot sein sollte, wäre reiner Tisch bei ihm sozusagen. Also wären keine offenen Fragen mehr. Also würden mir auf jeden Fall jetzt keine einfallen. Wenn euch hier, also als Zuhörer, welche einfallen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei Akai noch nicht geklärt ist. Wir hatten ja das mit Akemi Miyano, das wurde ja kurz vor seinem Tod ja alles geklärt. Mit der Freundin, mit Jody, dass er ja in Verbindung da war. Selbst dieses mit dem James Black, mit der Träne wurde ja aufgeklärt, indem er Jin angeschossen hat. Also alles hat er irgendwie Hand und Fuß rund um Akai. Naja, und bei Sera ist mir gerade noch eingefallen, dass mit dem Fall, wo, also Kapitel 800, also 100 Kapitel zurück fast schon, wo Wermut mit Bourbon telefoniert und Sera telefoniert ja auch mit jemandem, beziehungsweise hört jemandem auf dem Ohr und Okia ja auch. Aber mit wem könnte Sera da telefoniert haben? Wahrscheinlich, also die Theorie ist ja wahrscheinlich, dass sie mit ihrem zweiten Bruder gesprochen hat. Ja, das dachte ich nämlich auch. Also es wäre das Offensichtlichste. Und danach, mit wem sonst? Weil sie sind ja alle sehr, haben ja alle einen überraschten oder erschreckten Gesichtsausdruck in dem Telefonat. Ist ja auch die Frage, worum es geht überhaupt. Ja, keine Ahnung. Also bei Bourbon weiß man es ja. Aber sonst, große Frage. Und bei Okia ist ja genauso groß, ob Okia eventuell mit Sera telefoniert hat. Aber dann dürfte sie nicht so verwundert gewesen sein, als sie ihn gesehen hat danach. Ja, eigentlich nicht. Wird ja auch gesagt, wenn alle nur zugehört haben, was ja offensichtlich der Fall ist, können ja Sera und Okia nicht miteinander gesprochen haben. Weil die können ja sich ja nicht anschweigen. Ich kann mir vorstellen, dass Okia Bourbon abgehört hat, was ja so gängige Praxis ist. Okia hört ja alles ab. Und dass Sera dann wirklich mit dem Bruder telefoniert hat. Wobei das natürlich auch wieder so eine Sache ist, das, was ich in letzter Zeit nicht gut finde an Detective Conan. Also Bourbon wird erwähnt von Keir an Jody und so weiter. Dann taucht Okia auf, aber man spekuliert die ganze Zeit, wer denn Bourbon sein könnte. Und irgendwie zig Jahre später taucht dann auf einmal Amuro auf und der ist dann auf einmal Bourbon. Das ist irgendwie komisch. Man spekuliert die ganze Zeit auf einer anderen Grundlage und dann taucht irgendjemand anders auf und man hat dann, die ganze Theorie war dann sozusagen umsonst vorher. Und genauso ist es ja auch bei dem Bruder oder bei dem Telefonat. Man versucht herauszufinden, mit wem Sera telefoniert hat und dann taucht irgendwann später, 80 Kapitel später oder so, der Bruder auf und dann soll es auf einmal der gewesen sein, mit dem sie telefoniert hat. Das ist für mich dann irgendwie ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen veräppelt von Aoyama. Man weiß es nicht. Vielleicht denkt er sich dann auch so, ja, dann löse ich das, die Gespräche so nach und nach auf. Erst hat er jetzt das mit Bourbon aufgeklärt, dann kommt das mit Sera und dann kommt noch der Gesprächspartner von Okia. Tja, das kann auch gut sein. Ja. Das dauert aber wahrscheinlich noch eine Weile. Haben wir bei Sera noch offene Fragen? Ich hoffe mal nicht. Die interessante Frage ist ja auch immer noch, die im Raum steht, ist, dass Conan und Sera sich von irgendwoher kennen, aber woher? Ach ja, ja, genau. Woher? Conan hat sie ja schon gefragt, sie hat aber eher nichts groß gesagt, aber sie hat nur gedacht, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen oder so. Genau, ja. Und die Frage ist natürlich auch, ob Sera denn Conan kennt oder ob Sera Shinichi kennt. Ich finde, das ist ein großer Unterschied dazwischen. Also, wenn sie Conan kennt, dann kann sie Conan meinetwegen kennen, da ist ja nichts Großes mit dabei. Beziehungsweise es gibt ja eigentlich keine, also da müsste sie Conan ja innerhalb der Serie getroffen haben. In den letzten 800 Kapiteln oder 900 Kapiteln. Und wo das da genau war, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber bei, wenn Sera Shinichi getroffen haben sollte, wovon ich aus irgendeinem Grund jetzt momentan mehr ausgehe, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie noch einen Fall gibt, der rund um der nahe des New York-Falls gespielt haben dürfte, wo dann auch Sera mit dabei war. Ja, das gibt's ja, wird ja auch diskutiert, dass eventuell in New York, wo halt schon die Begegnung mit der verkleideten Wermut stattfand, dass es da noch eine Rückblende geben wird oder sollte, wo dann Shinichi auf Sera halt trifft und sich dann da aufklärt, woher sie sich kennen. Ich dachte schon, dass diese Rückblende vor Ewigkeiten mal kommen würde, aber sie war bisher immer noch nicht da. Also bin ich ein bisschen enttäuscht, zumal das ja auch keine Rückblende ist, die irgendwas aufklärt, sondern die eher noch mehr Fragen aufwirft, oder? Also wenn es so eine Rückblende gibt, dann weiß man zwar, woher sich Conan und Shinichi und Sera kennen, aber man weiß dann ja trotzdem noch nicht so viel mehr. Oder Aoyama gestaltet das eben so, dass er so eine Rückblende zeichnet, wo dann gleich viel mehr aufgeklärt wird, dass dann da eben nicht nur klar wird, woher sich die kennen, sondern auch dann gleich der mittlere Bruder mit vorgestellt wird oder was weiß ich was. Das kann ja alles möglich sein, dass eben Sera mit dem mittleren Bruder dann da unterwegs war und dann haben die sich getroffen, dass Conan dann eben auch den mittleren Bruder schon kennt. Die scheinen sich auch zu kennen. Beziehungsweise der mittlere Bruder sagt ja, dass er Conan kennt. Woher, weiß natürlich auch wieder kein Mensch. Kann man sich nicht mal erdenken, nicht mal irgendwie darüber spekulieren. Oder? Woher soll der mittlere Bruder Conan kennen? Weiß, vielleicht hat... Es sei denn, der mittlere Bruder ist irgendein bekannter Charakter, der irgendwo schon mal aufgetreten ist. Oder die Begegnung zwischen Shinichi und Sera war in London so, sie haben sich auf der Straße getroffen und der mittlere Bruder hat da irgendwo London gewohnt und hat zufällig aus dem Fenster geschaut und gesehen, dass sich die beiden unterhalten. Das war ja auch häufig mal angedacht. Ich glaube, es ist in letzter Zeit ein bisschen untergegangen mit dem London-Fall, ne? Dass sich da die beiden herkennen können. Also die Großbritannien-Flagge auf der Hose von Conan bei Seras erstem Auftritt, die ist ja auch so, war für mich damals ein großes Indiz auf den London-Fall, fällt mir gerade jetzt wieder ein, wo du das ansprichst. Ist mir mittlerweile aus den Augen verloren gegangen. Ja, also der Hinweis war ja da, aber es gab ja bislang noch kein Hinweis darauf, dass es in London noch irgendeine Begegnung gegeben hat. Ja, also bisher nicht. Und ich glaube, der Raum ist auch nicht da gewesen. Es gab ja nur diesen einen Fall da, diesen großen, fetten Tennisfall. Und mehr Begegnungen war da ja eigentlich nicht. Dann sind die ja schon wieder zurückgeflogen. Also ist ja keine Rückblende, sondern die reale Handlung. Es sei denn, da war noch ein zweiter Fall danach. Aber dann fände ich es komisch, den jetzt noch nachzuschieben. Das wäre... Das wird auch zeitlich nicht reinpassen, glaube ich, weil... die ja kurz nach einem Tennisfall doch schon wieder abgeflogen sind. Ja, genau, aber ja. Also ich glaube... ja, von daher wird da nichts gewesen sein. Ich denke mal, die Flagge ist eher eine Finte oder soll auf was anderes deuten, worüber wir ja noch nicht gedacht haben. Ja, was denn? wenn ich es wüsste, könnte ich jetzt verraten. Ja, gut, sag mal, frag Aoyama mal und dann sag mir alles das. Alles klar, ich rufe gleich mal an. Okay. Jo. Aber er macht ja auch gerne solche falschen Fährten, wie mit Oki und seinem Bourbon. Stimmt, ja, aber das ist ja eine andere Fährte, also da hat man wenigstens Raum für Spekulationen oder kann Beweise finden, warum das denn nicht so ist. Bei Sera und der Großbritannien-Flagge, da würde mir spontan nichts einfallen, was ich denn jetzt da groß spekulieren könnte, außer, dass eben Sera mit Großbritannien in Verbindung steht. Der Weg andersrum. Vielleicht ist sie ja im Geheimdienst von Großbritannien unterwegs. Das kann gut sein, aber das würde ich auch nicht begrüßen, denn ich finde, selbst das CIA oder die CIA wurde ja nicht mehr richtig eingebunden. Da gibt's Kir und sonst gibt's da nichts. Und das irgendwie, das ist für mich ist da auch ein bisschen wenig Raum. Und ich finde, mit FBI und CIA ist Detective Conan eigentlich schon gut ausgelastet. Und jetzt noch einen dritten Geheimdienst. Puh, also... Wobei die NSA eben immer dabei ist. Die ja sowieso, bei Oki ja auch, ja. Gut, ich denke, wir können den Raum Sera mal verlassen und weitergehen zum mittleren Bruder. Gibt ja noch weitere Charaktere hier. Wie gesagt, bei Shuichi Akai gab es nicht viel zu diskutieren. Da könnte man noch über den Tod diskutieren. Da hatten wir auch schon mal einen eigenen Podcast drüber, über Shuichi Akais Tod, wo es dann auch schon ein bisschen in die Materie Sera mit reinging. Das war der längste Conan-Cast überhaupt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ich weiß gar nicht, welche Nummer der hatte. Spekulation über Shuichi Akais Tod hinaus war auf jeden Fall der Titel. Da hatten wir auch zwei Gäste mit dabei. Also sehr empfehlenswert, der Podcast. Der mittlere Bruder. Was ist dazu zu sagen? Also, ich hatte es ja am Anfang schon kurz angedeutet. Der kennt Conan, hat eine helle Hautfarbe höchstwahrscheinlich und hatte mehrfach Kontakt mit Sera über Mails. Und ja... Weiterhin ist ja nichts bekannt. Er ist auf einmal aufgetaucht, beziehungsweise wurde mit involviert in 2 bis 3 Fälle. Ja, da gibt's diverse Spekulationen, wer denn jetzt dieser mittlere Bruder sein könnte, an bekannten Charakteren, die wir ja schon kennen. Bourbon steht da im Raum, wobei ich da eher denke, dass dadurch, dass Bourbon ja Amuro ist und der eine dunkle Hautfarbe hat, dass er ausscheidet. Ja, dem würde ich mich anschließen. Andere Option wäre noch Subaru Okia, also dass dann eben Akai, Okia und Sera so Geschwister wären, wobei mir das dann schon ein bisschen komisch vorkäme, wenn Akai nicht Okia wäre, was natürlich weiterhin eine Möglichkeit ist, also offiziell, aber eigentlich kann man ja davon ausgehen, dass Okia Akai ist und demnach würde ich das einfach mal auch ausschließen. Das wäre schon eine interessante Konstellation, wenn Akai nicht Okia ist und Okia und Akai da plötzlich noch Brüder sind. Also, hä? Da würde, glaube ich, eine Welt zusammenbrechen für zahlreiche Detective Conan-Fans. Ja, das würde auch ziemlich viel dann unglaubwürdig erscheinen lassen. Halt auch die Tatsache, warum dann Conan Okia in seinem Haus wohnen lässt, den er überhaupt nicht kennt, oder? Detective Conan misst sich ja daran, dass es sehr realitätsnah ist und dass eben nichts passiert, was irgendwie nicht logisch sein kann. Also es ist ja alles sehr logisch aufgebaut. Also bis auf die immer gleichen Fälle, wo dann drei Verdächtige plötzlich auftauchen und sowas eben. Also typische Manga-Elemente. Aber die Haupthandlung ist an sich doch relativ logisch. Und sowas dann damit einzubauen, was dann sehr unlogisch ist, das würde ich von Aoyama nicht erwarten. Und ich denke, da würde er dann sehr viel Kritik ernten. Und zwar sehr, sehr viel Kritik ernten. Naja, Option ist auch noch Wataru Date, der immer mal irgendwo mal wieder auftaucht. Also in den Spekulationen. Das ist ja Takagis Mentor damals gewesen. Die Wataru-Brüder ist natürlich jetzt vorbehalten, sofern denn Date noch leben sollte. Wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Aber wird immer mal wieder ins Spiel gebracht. Naja. Oder glaubt ihr, dass Date der mittlere Bruder sein könnte? Irgendwie fehlen mir noch die Beweise dafür oder die Argumente wirklich. Für den mittleren Bruder allgemein oder für Date? Für Date als mittleren Bruder. Ja, ich denke auch. Also ich denke auch, dass er halt ein Charakter ist, der jetzt wirklich mal tot ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, warum er halt seinen Tod vorgetäuscht haben sollte. Da würde mir überhaupt nichts zu einfallen. Tja, ich kann es auch nicht sagen. Weil er ist ja bei der Polizei gewesen und ob man da jetzt im Undercover-Einsatz seinen Tod vortäuscht, um noch was anderes zu machen. Sehe ich ähnlich, ja. Also ich denke, er ist wirklich tot und da kann man sich auch drauf verlassen. Hoffe ich mal, weiß ich nicht. Wenn er seinen Tod vorgetäuscht haben sollte, dann müsste das ja zumindest mit Megure oder so abgesprochen worden sein. Möglich, weil er kann das ja nicht einfach auf eigene Faust beschließen. Er muss ja zumindest seinem Vorgesetzten Bescheid sagen. Das stimmt natürlich, ja. Naja, weiß man noch nicht so genau. Für mich die höchste Wahrscheinlichkeit hat dann hingegen doch schon Shukichi Haneda, also Yumis Ex-Freund, der für mich sehr aufgeweckt wirkt, also scheint sehr intelligent zu sein und könnte ich zutrauen, dass er hier auch mit dabei ist, wobei ich da auch nicht weiß, inwiefern der jetzt als mit in die Haupthandlung reinpassen würde, also zu Akai und Sera und dann Haneda, das wäre neu, müsste man sich erstmal dran gewöhnen, aber eine Möglichkeit wäre es auf jeden Fall, oder nicht? Ja, das auf jeden Fall, also er ist ja auch derjenige, der am meisten von den Fans favorisiert wird und er ist ja wirklich halt, er ist auch intelligent, er sieht auch nicht wie Akai und Sera aus, also er unterscheidet sich. Er hat eine helle Hautfarbe. Das war es, glaube ich, einzige, ne, dass sie sich unterscheiden. Ja, genau, dass also die anders aussehen. Ja, ja, okay. Ja. Das einzige Manko, was man ihm halt vorwerfen könnte, ist, dass er kein Jeet Kune Do-Meister ist, von dem Sera das ja gelernt haben Vielleicht soll. Weiß man es ja noch nicht. Er ist ja bisher einmal aufgetreten. Also das kann ja gut durchaus sein, dass er Jeet Kune Do-Fähigkeiten hat, die halt nur noch nicht gezeigt hat. Das kann ja auch sein. Ja, warum hätte er sie auch zeigen sollen? Also gab ja bisher keinen Anlass dafür, außer oder? Außer will prahlen. Naja, okay. Ja, dann eher mit den Shogi-Titeln. Ich denke auch, ja. Da ist doch viel mehr Platz. Was ja auch noch häufig spekuliert wird, es gab ja mal diese Liste mit den Apoptoxin-Opfern. Und da waren ja im japanischen Original Namen drauf mit Schriftzeichen. Und der eine Name soll so ähnlich ausgesehen haben wie der von Shukichi Haneda. Also, dass Haneda eventuell auch ein Opfer vom Apoptoxin ist. Möglichkeit wär's. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Also, Kann natürlich sein, dass er ein Opfer ist, aber dass Aoyama ihn dann als Yumis Ex-Freund mit in die Handlung einbezieht und irgendwie so fernab der Haupthandlung, das wäre mir dann noch ein bisschen komisch. Also wüsste ich nicht, wie ich den jetzt damit in die Haupthandlung reinbringen soll. Das würde, glaube ich, auch nicht zu der Rückblende passen, die mit Yumi gezeigt wurde. Zumal, wie alt würde er denn sein, wenn er das Gift genommen... Nee, wie alt würde er jetzt eigentlich sein, hätte er das Gift nicht genommen, falls er das Gift genommen haben sollte, wirklich? Ja, ich glaube, er ist so... Wie alt ist er? 28, 29 und oder dieser, sowas? Und das Gift jüngt ja einen um 10 Jahre etwa, oder? Ja, um 10 Jahre. 28 ist er, ja. Dann wäre er 38 und das wäre ein zu krasser Altersunterschied. Dann wäre er der älteste Bruder aus der Familie, denn Nakai ist ja... Wie alt ist der? 30. Anfang 30 oder so. Also 30, 29 so. Ach, ist gar nicht bekannt. Aber Okia ist 29, glaube ich. Schwierige Sache. Also wenn er verjüngt wurde... Nee, wie ist es? Wenn er der mittlere Bruder ist, dann kann er nicht verjüngt worden sein. Aber er kann natürlich verjüngt worden sein, ohne der mittlere Bruder zu sein. Die Option besteht natürlich nichtsdestotrotz. Ja, aber das war ja dann... Total aus der Handlung raus. Wie viele Jahre lägen zwischen ihm und Sera dann? Naja, einige. Ja. Und das fand ich doch schon zu krass. Also ein zu großer Altersunterschied unter Geschwistern. Ja, sonst gibt es auch andere Optionen, zahlreiche Optionen von Charakteren, die einmal aufgetreten sind. Oder auch Kansuke Yamato oder Komei, die beiden Kommissare oder Inspektoren, weiß ich gerade gar nicht. Beides aus Nagano, die werden ja auch mal wieder gehandelt. Wobei die Hautfarbe da ja auch relativ, also bei Kansuke ist sie, glaube ich, auch ein bisschen dunkler. Von daher dürfte das auch nicht passen. Komei, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Oder eventuell noch das Mädchen, das ja seit kurzem aufgetreten ist. Das ja mit in der Familie Sera, Familie Akai Sera, mit dabei sein soll, darf, keine Ahnung, außerhalb des Territoriums. Aber dass die jetzt der Bruder ist, also, nee, ja. Irgendwie nicht, oder? Nee, also das wäre ja auch, weil sie auf dem Foto ja auch jünger aussieht als Sera und so. Und das wäre ja dann so ein doppeltes Mysterium. Einmal, wer ist der Bruder und dann kommt das Mädchen und dann sind beide ein und dieselbe Person. ja, das wäre schon komisch, ja. Naja, gut, dann gehen wir mal direkt über zum Mädchen. Wer denn dieses Mädchen sein könnte, werden ja schon einiges gesagt. Also der mittlere Bruder halten wir für unwahrscheinlich. Ich könnte mir aber gut vorstellen, und die Theorie ist ja auch relativ weit verbreitet, auch bei uns im Conan-Forum, dass es sich bei den Mädchen um Seras und Akais Mutter handelt, die eben verjüngt wurde. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie das denn jetzt genau ist. Also mit dem Apoptoxin, ob sie das dann mehrfach eingenommen hat, müsste sie dann ja, wenn sie eine Mittelschülerin ist. Beziehungsweise ich halte sie eigentlich nicht wirklich für eine Mittelschülerin. Es wird ja gesagt, dass sie ist eine Mittelschülerin. Aber für mich, also sie ist relativ klein, aber sie wirkt schon... recht schlau und durchdacht mit der Wanze da, die sie gefunden hat. Ja. Naja. Also das ist eigentlich von der Sache her, würde ich sagen, ist das so ähnlich wie Conan halt, weil wenn sie von der Größe her und so, also hätte ich sie jetzt auch so auf, ja, mehr so Richtung Grundschule geschätzt von der Größe. Und wenn sie dann eine normale Grundschülerin wäre, dann hätte sie nicht dieses Wissen über die Wanze und so. Also finde ich die Theorie, dass sie ein Apoptoxin-Opfer ist, schon recht wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein, ja. Über das Apoptoxin wissen wir auch noch nicht so viel, als dass man jetzt hier groß Spekulationen anstellen könnte. Wir kennen ja bisher nur, wie gesagt, zwei Opfer, nämlich Conan und Ai, die jeweils auf 7 Jahre zurückgeschrumpft wurden. Kann natürlich sein, dass wenn man das Apoptoxin einnimmt, automatisch ins Alter von 7 Jahre, also dass man dann 7 Jahre alt wird, und nicht um 10 Jahre verjüngt. Ist natürlich alles möglich. Stimmt. Meine ich. Das würde allerdings die Theorie zerstören, dass Wermut selber das Gift eingenommen hat. Denn dann müsste sie ja auch so klein sein. Dann müsste man sich da irgendwas Neues überlegen. Aber wurde schon irgendwie bestätigt, dass Wermut das Gift wirklich... Nee, das nicht. Aber das ist ja weit verbreitete Theorie. Und ich denke mal, nach dem Mystery, also durch den Mystery Train ist es ja auch wieder ein bisschen verstärkt geworden, dieser Eindruck, dass sie eben das Gift da eingenommen hat. Oder wie soll sie sonst so jung bleiben? Ja, vielleicht ist ja auch die ein anderes Wirkung Gift von dem Silver Bullet, die ja, Wirkung, ah, da wollte ich auch gerade hin, ja. Da war ja mal das Zitat, mit dem wir versuchen, gegen die Zeit anzukämpfen oder so. Ja, genau. Aber es gibt auch die Spekulation, dass die Silver Bullet eben genau das Apoptoxin ist und dass es da gar keine zwei Gifte gibt, sondern dass es einfach das gleiche Gift ist, das Ei dann da auch nochmal einnehmen wollte. Eine Möglichkeit wär's. Ich weiß nicht. Ja, das Silver Bullet wurde doch von Elena Miano irgendwie als Hoffnungsschimmer bezeichnet, also. Denn hätte Ei in dem Mystery Train wirklich diese Silver Bullet genannt und eben nicht Apoptoxin, wenn das das gleiche Gift wäre. Wenn es die Silver Bullet das Apoptoxin ist, dann hätte Ei doch im Mystery Train gesagt, dass sie das Apoptoxin einnimmt und nicht die Silver Bullet. Warum soll sie jetzt einen anderen Begriff dafür nehmen? Also das käme mir dann ein bisschen komisch vor. Von daher denke ich, also kann gut sein, dass das Gift Silver Bullet eine andere Wirkung hat. Vielleicht ist wahrscheinlich. Es ja auch das Gegengift zum Apoptoxin. Aber dann wollte Ei das denn deswegen einnehmen? Warum entwickelt sie dann ein neues Gift, wenn sie das Gegengift schon hat? Warum gibt sie es dann vor allem Conan nicht? Ja, ist eine gute Frage, ja. Vielleicht will sie das nicht. Vielleicht ist sie ja wirklich noch ein Organisationsmitglied. Naja, okay, das ist ein bisschen weit gefasst. Naja, jedenfalls gab es von Aoyama nicht sogar mal die Bemerkung, dass er noch ein weiteres Organisationsmitglied einbauen wollte. Und 2014, ja. Könnte ja jetzt dieses Mädchen dann sein. Könnte sein, ja. Aber warum hat sie dann eine Verbindung zu Sera, die irgendwie ja noch gar keine Verbindung zur Organisation hat? Also nicht so öffentlich, sondern mehr so zu Akai und von der Organisation eher ins Visier genommen wird, weil sie eben eine Verbindung zu Akai hat. Und vielleicht will Aoyama jetzt so langsam Richtung finaler Kampf gegen die Organisation hinaus und möchte auch Sera mit im Kampf dabei haben und baut deshalb eine Verbindung zur Organisation ein. Möglich wär's, ja. Ja, ich denke, wir können auch direkt an unsere mal zum nächsten Highlight übergehen, das Kapitel 900, das ja bald bevorsteht. Wir sind ja nähern uns ja mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt, dem Kapitel 900. Und was erwartet ihr euch denn von diesem Kapitel oder von dem ganzen Handlungsstrang um das Kapitel herum? Also es wird ja wahrscheinlich ein Kapitel sein, wo jetzt viel passieren wird. Das geht ja eigentlich gar nicht, sondern es wird wahrscheinlich wieder ein großer Fall werden, wenn überhaupt, wo dann was passiert. Ja, also ich würde mir wünschen oder kann mir auch gut vorstellen, gerade auch wegen den Umständen in Japan gerade, dass es vielleicht endlich darum gehen wird, dass Shuichi Akais Tod aufgeklärt wird oder nicht, weil er ja auch im 18. Film einen kurzen Auftritt haben wird und weil ja Aoyama danach mit Akai im Manga weitermachen möchte. Und wie gesagt, Akais Tod ist schon ein paar Bände her. Ja, Kapitel 609, also bei Kapitel 900 sind wir fast schon 300 Kapitel ohne Akai ausgekommen. Also schon eine erstaunliche Zahl. Doch so lange, ja, wow. Gerade, es geht ja auch gerade hier Amuro in die Richtung so mit Ermittlung von Krankenhaus und so, das geht ja auch wieder in die Richtung. Ich denke, deswegen wird das jetzt auch aufgeklärt werden, denn wenn er jetzt das wieder fallen lässt, dann muss es ja irgendwann nochmal wieder aufnehmen und ich kann mir ehrlich gesagt keinen Grund vorstellen, warum Bourbon jetzt seine Ermittlungen da einstellen sollte bezüglich Akais Tod oder nicht weiterkommen sollte. Er muss eigentlich weiterkommen und er ist ja schon er hat das ja eigentlich schon herausgefunden, dass Akai nicht tot ist. Würde ich mal sagen. Er wollte ja auch nach dem Mystery Train nochmal die Akten zu Shuichi Akais Tod sehen. Genau, ja. Und das Einzige, was er jetzt noch rausfinden muss, ist ja, dass Subaru Okiya Akai ist, wenn es denn so sein sollte. Also, ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn Akai lebt, dass er noch woanders irgendwie aktiv sein sollte und nicht Okiya ist. Das wäre dann irgendwie noch komischer. Also Akais Tod kann, Akais Auferstehung kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht ja passend zu Ostern. Ja, also ich denke mal, dass wahrscheinlich auch in den nächsten Fällen ein Handlungsschrank aufgebaut wird, der halt im 900. Fall, nee, nicht Fall, Kapitel, halt die Bombe platzen lassen wird, weil als Randkommentar hat auch Gosha Aoyama geschrieben, dass eine aufregende Entwicklung im nächsten Fall noch passieren wird. Ja, das hat er schon so häufig gesagt. Aber ich denke auch wirklich, dass da was kommen wird. Also ich denke, es wird auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der FBI und der schwarzen Organisation werden. Gerade weil die Organisation, also beziehungsweise Wermut und Amuro, an Informationen rangekommen sind, die zum Tod von AKI eventuell weitere Aufschlüsse geben können oder die Beweise ihnen bringen können, dass AKI doch nicht tot sein kann. Also ich denke auch, dass es die Organisation und das FBI auf jeden Fall sehr stark mit einbezogen werden in das Kapitel 900 oder den Fall darum. Ob jetzt bei der Familie Akai ein bisschen was ans Licht kommen wird, das bezweifle ich ehrlich gesagt noch. Also der mittlere Bruder ist ja gerade erst aufgetreten, auch das Mädchen ist ja gerade erst aufgetreten. Wäre dann schon sehr kurzfristig, wenn Aoyama das jetzt schon aufklären würde, ist ja eigentlich nicht so von ihm bekannt. Ich wünsche mir aber ehrlich gesagt, dass bei Sera endlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Ach, mir fällt gerade noch ein, sie hat ja auch so einen lustigen Fangzahn, den sie ja, also keine Ahnung, Mann, was hat er da alles wieder aufgeworfen? Gut, dass wir jetzt alles mal zusammengefasst haben hier im Podcast. Also wer dieses Mädchen ist, wer der mittlere Bruder ist, könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da Aufschlussreiches zu zeichnet. Es sei denn, das passt irgendwie gerade so mit rein oder es gehört damit zu diesem Fall dazu, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, mir fällt eigentlich gar nichts ein, wie man das auflösen könnte. Wenn jetzt irgendwie Honey da mit dabei ist und der ist dann auf einmal der mittlere Bruder, dann würde das schon irgendwie Sinn ergeben. Also, so vielleicht. Oder auch nicht. Naja. Ja, also ich finde immer noch am wahrscheinlichsten oder am logischsten halt, wie gesagt, die Sache mit dem, dass Akai wieder in den Mittelpunkt rückt und vielleicht, wie du sagst, wieder aufersteht, ist dann halt die Frage, wie es dann auch mit Kia und so weiter geht, ob dann Eske wieder mit ins Spiel kommt und ob dann erstmal die Familie Akai für eine Zeit ruht, weil ja dann die Geschehnisse sich erstmal rund um Kia und Eske abspielen. Ja. Also ruhen lassen finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig bei der Familie Akai, denn der mittlere Bruder und das Mädchen, die gehören ja irgendwie schon richtig dazu und man weiß noch überhaupt gar nichts. Und wenn er das jetzt wieder für Ewigkeiten ausblendet, dass es die beiden existieren, dann oder weiß ich gar nicht, warum er sie eingebaut hat. Es kommt eben jetzt erst alles richtig ins Rollen, wenn Akai wieder auftaucht. Ja, bei Kapitel 900 erstmal alles richtig ins Rollen bringen, auch nicht schlecht. Und das halt, ja, wie gesagt, wenn Akai wiederkommt, dann kommt die ganze Familie einfach mal so. Familientreffen. Also meine Einschätzung ist, dass nach Kapitel 900 auch, hoffe ich und wünsche es mir auch irgendwo, die letzte Arc auch dann angestoßen wird und Con so zum Finale auch hinarbeiten wird. Ja. Also ich wäre schon relativ enttäuscht, wenn Kapitel 900 wieder so wird wie bei Kapitel 700 oder 800. Der Kaufhausfall, okay, der war ja, durchwachsen war ja, aber Kapitel 800, wo einfach nur dieser Fall war, wo Sera, Okia und Amuro aufeinander zu treffen drohten und dann am Ende doch nichts rauskam, wo Wermut eben mal kurz auf der Brücke stand und mit Bourbon telefoniert hat, da war ja wirklich nichts ist da rausgekommen, also wirklich fast gar nichts. Und wenn das jetzt wieder so sein sollte, also, was hatten wir denn in dieser Bourbon Arc bisher? Den Mystery Train Fall. Mehr ist da ja eigentlich gar nicht ans Licht gekommen, seit Bourbon erwähnt wurde das erste Mal. Oder? Der Mystery Train Fall war alles, was wir bisher in großen Aktionen hatten. Und ich finde, jetzt wird es mal langsam Zeit für eine zweite Aktion. Es gibt genug Spielraum dafür. Es gibt eine ganze Familie Akai, die man mit einbauen könnte, die auch für Überraschungsmomente sorgen könnten, da man nicht weiß, wer ist, wer der mittlere Bruder ist, wenn da auf einmal jemand auftaucht und auf einmal die Hand dazwischen hält und irgendwas Weltbewegendes schafft und dann ist auf einmal der mittlere Bruder der Familie Akai, da würde ich sagen, wow, also das könnte gut passieren. Ich hoffe wirklich, dass was kommen wird und dass wir nicht wieder noch länger hingehalten werden. Meinetwegen kann danach auch ein Detective Boys Fall kommen, meinetwegen. Ja, da wird dann das Mädchen mit eingebaut. Neues Mitglied. Ja, neues Mitglied. Ja, das fände ich auch mal nicht schlecht, neue Mitglieder bei Detective Boys. Und na, okay. Sie löst auf, dass Mitsuhiko eigentlich auch ein Opfer des Giftes ist. Sind alle Opfer des Giftes, ja. Selbst Genta. Nun gut. Ja, ich denke, das war's dann für diesen heutigen Conancast. Ich hoffe, ihr habt viele neue Erkenntnisse, habt alles nochmal gut aufbereitet bekommen und könnt euch jetzt gut vorbereitet auf in das Kapitel 900 machen, das dann ja bald hoffentlich erscheinen wird und nicht nach Kapitel 899 dann auf einmal Kapitel 901 kommt. Das wäre sehr komisch. Ja, genau. Ich verweise gerne noch aufs Wiki, auf das conanwiki.org, conanforum.org, da könnt ihr gerne weiterhin diskutieren über Akai, Sera, den mittleren Bruder, das Mädchen, über alles Mögliche, über die ganze Familie, über die Eltern, alles Mögliche könnt ihr dort diskutieren. Dann gibt's den Newsblog, conanews.org, wo ihr sicherlich rechtzeitig über das Kapitel 900 informiert werdet. Sowieso, steht ganz außer Frage. Dann haben wir noch einen Twitter-Account, twitter.com/conanews, da erfahrt ihr auch alles Aktuelle über die aktuellen Kapitel in Japan. Und dann haben wir noch einen Facebook-Account, facebook.com/conanews. Auf YouTube sind wir zu finden, youtube.com/conanews. Und auf iTunes könnt ihr den Conancast auch gerne abonnieren. Vollkommen kostenlos, Conancast heißen wir dort. Wie gesagt, könnt ihr alle vergangenen Ausgaben nochmal anhören. Alle 73, 72, ach, so viele Conancasts. Alle 72 Conancasts und noch über 30 News-Podcasts dazu. Also da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr dann eine große Auswahl an Conancasts haben wollt. Und das war's dann auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr habt ja tapfer durchgehalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Immer diese lange Abschlussrede am Ende, das ist ja... Nee, nur ist ja ein bisschen was, ne? Also einfach Tschüss finde ich immer so ein bisschen, ja. Außerdem... Er will außerdem, in den Köpfen ja bleiben. So, dann drücken wir auf Stopp. Ja. Stopf. Ja, Stopp. Stopp. Ach, ich komme schon ganz durcheinander hier. So viel diskutiert. Du willst meinen Hut? Den kannst du haben. Such ihn doch. Sie hat einen 4K-Fernseher und einen 52 Zoll TV. Ja, schon 8K, 10K, keine Ahnung. Das halt, ja, wieder, wenn Akai wiederkommt, dann kommt die ganze Familie einfach mal so. Familientreffen. Frohe Ostern wünschen wir dir.